ich doch. Oh, Esther. Du wartest noch ihn. Das ist aber nett von dir, dass du doch noch gekommen bist. Der Händler muss jede Minute hier sein. Also, falls du noch etwas von diesen Sachen hier mitnehmen möchtest. Ach, du lieber Gott. Da wären wir also wieder. Ein seltsamer Ort, dieser Dachboden. Ja. Das ist der Dachboden, auf dem ich als kleiner Bub oft gespielt habe. Dann später mit meinem Vater ja auch wohnte. Dort ist mein Schreibtisch gestanden. Daneben die Couch. Sonst ist eigentlich alles genauso wie früher. Merkwürdig. All diese Möbel deiner Eltern kamen mir immer so bombastisch vor. Ja? Hm? Irgendwie bourgeois. Aber ich muss zugeben, Charakter haben sie. Einige sind sogar heute wieder modern. Naja, deshalb sage ich ja, wenn du noch irgendwas behalten willst, bevor der Händler kommt, nicht? Ich weiß nicht, ob ich diese Möbel um mich haben möchte. Es ist alles so gewaltig. Wo kann man sowas noch hinstellen? Die Kommode hier gefällt mir. Die hat mir gehört. Die dort drüben, Walter. Hast du ihn erreicht? Nein, heute früh habe ich wieder angerufen. Ich war gerade beschäftigt. Hast du in der Praxis angerufen? Ja, natürlich. Ich sprach mit der Sekretärin. Das ist übrigens gar nicht so wichtig. Er ist verständigt und ich habe jetzt freie Hand. Und was ist mit seinem Anteil? Ach, Esther. Ich will dir nicht wieder auf die Nerven gehen, Victor, aber ich nehme an, dass hier ziemlich viel Geld drin steckt. Wirst du ihm nahelegen, dass er auf seinen Anteil verzichtet? Kann ich nicht irgendwo hingehen und auf dich warten? Ich finde es hier zu deprimierend. Aber warum denn, Esther? Es wird nicht lange dauern. Werd doch nicht nervös. Komm, setz dich. Setz dich dahin. Ach, es ist alles so. Der Händler muss jeden Augenblick hier sein, ich bitte dich. Ich kann mir nicht helfen. Entschuldige bitte, es macht mich nervös. Bitte reg dich nicht auf. Wir werden es verkaufen und damit hat die Sache ein Ende. Als ich eben hier die Treppe heraufkam und alle Türen offen standen. Mein Gott, das ist kaum zu fassen. Aber wieso denn ein altes Haus wird abgerissen? Das kommt doch alle Tage vor. Wo bleibt dein Händler? Ich weiß nicht, es ist 20 vor 6. Halb wollte er hier sein. Du musst mit ihm handeln, verstehst du? Nicht gleich akzeptieren, was man dir sagt. Oh, ich kann handeln. Verlass dich drauf. Ich lasse mich nicht übers Ohr hauen. Du, die Händler erwarten, dass man mit ihnen feilscht? Ja, ich kenne diese Leute. Ich weiß, wie man mit ihnen umgehen muss. Siehst hübsch aus. Ach. Ja, im Ernst. Esther, ich habe dir doch gesagt, dass ich mit ihm handeln werde. Warum musst du denn... Ich glaub's dir. Also was sagst du dazu? 5.30 Uhr, pünktlich, hat er gesagt. Auf niemanden ist heutzutage mehr Verlass. Aha, schau dir das an. Meine Schlittschuhe. Die sind doch immer gut, überhaupt nicht verrostet. Wir sollten wirklich mal wieder Schlittschuh laufen. Was meinst du? Ich habe dir doch gesagt, dass ich mit dem Mann handeln werde. Ich meine, du hast wieder getrunken. Du verträgst es doch nicht. Es deprimiert dich nur. Ich genieße diese Art von Depression. Ach, Quatsch. Soll ich dir einen Vorschlag machen? Bitte. Verlass mich. Du brauchst mir nur genug Geld für Kaffee und Zigaretten dazu. Ja, ich habe eine viel bessere Idee. Such dir eine Arbeit, vielleicht halbtags, damit du was zu tun hast. Ich kann nicht jeden Tag ins Büro laufen. Ich habe das nie gekonnt und werde es nie können. Nein. Mir fehlt etwas anderes. Ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, dass Richard nicht mehr da ist. Er ist fort. Unser Kind ist ein erwachsener Mensch geworden. Du musst was mit dir anfangen.